Gabelbissen. So kocht Österreich. Servus und herzlich willkommen zur Folge 59 des Gabelbissen Podcast. Akustisch kann man es schon hören. Beim Release-Tag kann man sich vielleicht auch denken. Die heutige Folge ist doch ein bisschen anders als die normalen, regulären Gabelbissen-Folgen. Fangen wir mal ganz von vorne an. Wieso kommt die Folge gerade am 28. raus, sprich auf einem Sonntag? Denn ihr wisst ja, normalerweise kommt ja der Gabelbissen-Podcast immer auf einem Freitag raus. Also Freitag ist ja der Gabelbissen-Tag. Das hat nämlich einen Grund vor 2 Jahren. Also heute vor 2 Jahren habe ich die Nullerfolge des Podcasts mehr oder weniger veröffentlicht. Sprich, heute hat der Podcast Geburtstag und wir feiern somit 2 Jahre Gabelbissen-Podcast. Diese andere Akustik hat nämlich eines zur Folge: heute koche ich mal, während ich aufnehme. Ist auch somit vom Sprechen her ziemlich improvisiert somit. Das heißt, dass ich ja heute mal ausnahmsweise keine Geschichte, also nichts Geschichtliches für euch habe, etc., sondern heute wird einfach mal gekocht und ich erzähle einfach, was ich mache. Ja, und was wird heute gekocht? Und da habe ich mal ganz was Spezielles rausgesucht, denn vor einiger Zeit hat Kai Daniel Du vom Hobbykoch-Podcast, ich nehme an, die meisten, die mich hören, werden auch den Kai hören, ja, der hat mir ein Podcast-Sandwich gewidmet. Wer das Ganze nicht kennt, Podcast-Sandwiches sind, wie der Name sagt, Sandwiches, die der Kai für spezielle Podcasts macht. Und da versucht er immer, thematisch passende Sandwiches zu kreieren. Tja, was könnte man bei einem Gabelbissen-Podcast-Sandwich machen? Schwierig, oder? Richtig genau, wir machen einen Gabelbissen, den wir einfach zwischen 2 Brotscheiben klemmen werden. Das Rezept zu dieser Folge werde ich euch diesmal nicht bei mir im Blog präsentieren. Das findet ihr beim Kai im Blog. Den Link, wie man da hinkommt, den gibt es aber bei mir in den Shownotes zur aktuellen Folge. Ja, bevor wir mit dem Kochen loslegen, ich warte nämlich noch, bis ein Ei fertig hart gekocht ist, haben wir gedacht, wenn wir vielleicht ein bisschen Statistik uns anschauen. Keine Sorge, das ist jetzt nicht viel. Einfach nur ein bisschen was möchte ich euch erzählen, was so durchschnittliche Laufzeiten etc. auf einer Podcast-Folge sind. So, da gehen wir schon mal zu meinem MacBook. Ja, da haben wir schon. Also, man kann sagen, eine durchschnittliche Folge des Gabelbissen-Podcasts dauert so circa 23 Minuten und 29 Sekunden. Würdet ihr heute anfangen, mich zu hören, und würdet ihr von der Nullnummer bis zur Folge 58b durchhören, ja, dann werdet ihr so circa 24 Stunden beschäftigt. Also bis jetzt gibt es von mir 24 Stunden Audiomaterial im Netz. Auf eurer Platte würde das in Summe 793,7 Megabyte belegen. Ja, und wenn man so den Veröffentlichungszyklus uns anschaut, so von 0 an bis jetzt kommt so circa alle 12 Tage eine neue Folge raus. Das kommt daher, da ich ja bis so circa Mitte des aktuellen Jahres, also 2014 haben wir ja noch, so ja, eher rudimentär Folgen veröffentlicht habe. Das mit dem Wochenrhythmus habe ich ja heuer, glaube ich, erst im August oder so herum angefangen. Ja, das wäre mal so ein kleiner statistischer Überblick. Ich habe, wie gesagt, das Ganze schön klein gehalten. Wir wollen euch nicht hier langweilen mit dem Ganzen. Ja, kommen wir mal jetzt zum Kochteil. Was genau mache ich jetzt? Wie gesagt, ich habe schon einiges vorbereitet. Ich habe gestern am Vorabend bereits eine Rinderbrühe gemacht. Die habe ich jetzt wieder erwärmt, weil das brauche ich ja, um das als Speak herstellen zu können. Ich habe bereits Blattgelatine eingeweicht. Das Ei sollte theoretisch auch bald fertig sein. Theoretisch. Bis jetzt hat sich der Eierkocher noch nicht gemeldet. Dann habe ich mir etwas Extrawurst bereitgelegt. Die kommt nämlich auch idealerweise rein. Man ist wieder auch oft im Gabelbissen Schinkenwurst genommen. Man kann die aber auch kaufen mit einem Stück Ei drinnen oder mit einem Stück Fisch. Wir geben zusätzlich zur Wurst auch noch etwas Ei hinein. Ja, und dann kommen natürlich auch noch Gurkel rein. und die unterste Schicht von unserem Aspik wird dann etwas Mayonnaise sein. Der Kai verwendet das selbstgemachte Mayonnaise. Ich war so frei und habe eine im Geschäft gekauft. Da für die kleine Menge Mayonnaise, die ich hier benötige, wäre der Aufwand meines Erachtens zu groß. Und man riecht auch. Wir hören, der Eierkocher ist fertig. So. Ja, jetzt hat es uns alle vielleicht ein bisschen geschreckt, also bei mir zumindest. Wir haben aber nicht stehen geblieben. Für die Menge, was ich benötige, wäre der Aufwand meines Erachtens zu groß, eine richtig gute Mayonnaise zu machen. Weil die meiner Erfahrung nach erst so richtig gut schmeckt, wenn man da ein bisschen eine größere Menge macht. Aber ihr könnt durchaus auch das selbst machen. Und wenn ihr ganz schnelle Mayonnaise machen möchte, da hat der Kai bei einem zweiten Podcast-Projekt von ihm, ich glaube Trick 17 nennt sich das, eine Art Blitz-Mayonnaise vorgestellt. Das findet ihr dann aber alles im Beitrag, also im Original-Podcast-Sandwich-Beitrag. So, ich würde mal sagen, fangen wir mal los mit den Schneidearbeiten. Dazu lege ich mal das Audioaufnahmegerät da vorne hin. Ja, ich habe da mal eine halbe Karotte und die Scheibe schneide ich jetzt mal in eher so kleinere Scheiben. Die Karotte habe ich übrigens in der Rinderbrühe gestern mitgekocht. Hat den Grund, das isst sie dann leichter. Man könnte natürlich auch eine rohe Karotte reingeben, wäre auch kein Problem. Aber ich habe mir gedacht, der Einfachheit halber, nehmen wir eine von der Rinderbrühe, die hat auch einen feinen Geschmack. So, die hätte ich jetzt mal geschnitten. Dann nehme ich die Gurkel. Ja, bei den Gurkel könnt ihr verschiedenste Varianten nehmen. Ich habe mich für Cornichons, Cornichons sind ja diese kleinen Gurkel, entschieden. Die mag ich persönlich sehr gern, da die eigentlich ziemlich knackig sind. Und da habe ich welche genommen, die in so einer Art Essig-Honig-Sud eingelegt sind. Die sind ja nicht sehr so extrem säuerlich und haben, finde ich, durch den Honig eine total angenehme Note. Und die werden wir jetzt mal schön schneiden. Da muss man jetzt nicht ganz dünn schneiden, das kann ruhig ein bisschen dicker sein. So, jetzt gleich fertig geschnitten. Ja, in der Zwischenzeit nehme ich mal den Deckel vom Eierkocher ab und ein heißes Ei schälen. Ja, ihr wisst, das ist nie so eine große Freude. Dann, so, jetzt haben wir die Gurkel fertig geschnitten. Im nächsten Schritt nehme ich dann meine Extrawurst. Da könnt ihr entweder, also ich eine von der Stange kaufen, wisst ihr, diese Stange, die man bei uns in den Geschäften bekommt, oder alternativ auch eine frisch aufgeschnittene. Bei der frisch aufgeschnittenen habe ich 3 Blatt genommen und die schneide ich jetzt zunächst einmal in eher dickere Streifen, um anschließend sogenannte Fleckerl zu schneiden, also kleine Quadrate. Kennt das von den Fleckernudeln? Das habe ich ja auch schon mal, glaube ich, zweimal bei mir im Podcast erwähnt, was so Fleckernudeln sind. Okay. So, und das haben wir jetzt auch schon in Fleckerl geschnitten. Jetzt fehlt eigentlich nur noch das Ei. Das werde ich jetzt mal, damit es nicht so heiß beim Schälen ist, Küchenpapier runter, das werde ich zunächst mal kurz abschrecken. Ob das Abschrecken was bringt oder nicht, darüber scheiden sich ja die Geister. Manche sagen, man soll es unbedingt abschrecken, weil dann kann man es besser schälen. Andere sagen, ja, das bringt überhaupt nichts. Ich habe es schon auf beide Varianten probiert. Ich muss ehrlich sagen, ich konnte noch keinen wesentlichen Unterschied feststellen. Also bei mir kann man die genauso gut schälen, auch wenn sie nicht abgeschreckt sind. Ich habe es in dem konkreten Fall gemacht, und zwar damit die Schale nicht so heiß ist, und das ist halt angenehmer für die Finger, wenn wir es ehrlich sind. So, schält sich sehr gut ab. Ich persönlich glaube ja, dass es mit der Eiqualität zusammenhängt. Wenn man ein gutes Ei hat, schält sich es leichter ab. Bei einem vielleicht nicht so guten, ja, vielleicht auch nicht. Ich kann es ehrlich gesagt jetzt nicht so genau sagen. So, Ei wäre geschält. Das schneide ich jetzt in Scheiben. Und da werden wir jetzt nicht das ganze Ei dann in den in den Aspik einlegen. So, und ich dickere Scheiben geschnitten. Jetzt lege ich das schön auseinander, damit das Ei auskühlen kann, damit es dann nicht zu heiß im Aspik drinnen ist. So, und jetzt werden wir mal die bereits eingeweichte Blattgelatine nehmen. Die sollte ja, die braucht vielleicht noch ein bisschen. Doch nicht. Na, die können wir dann schon nehmen. Die holen wir dann aus dem kalten Wasser raus. Das habe ich auch schon vorbereitet. Da habe ich 4 Blatt Blattgelatine eingeweicht. Im kalten Wasser natürlich. Und die werde ich jetzt einmal auspressen. So. Das Ganze kommt dann in einen Becher rein. Einen Mixbecher. Und dann nehme ich meine Rinderbrühe. Die habe ich jetzt am Herd stehen, schön heiß. Die will ich nicht gesalzen. Es handelt sich dabei um nicht gesalzene Rinderbrühe. Und dann messe ich mir jetzt mal 300 ml raus. Und gekocht habe ich es in Summe in einem ganzen Liter. Einfach weil das Stück Fleisch die Größe hatte, damit ich einen ganzen Liter machen kann. Rinderbrühe kann man immer super verwenden bei diversen Gerichten. Zum Aufguss oder ja, man kann einfach eine Suppe dann auch so draus essen. Mit ein bisschen Nudeln drin, vielleicht der restlichen Karotte und anderen Suppengemüse. So, dann ja, füllen wir mal 150. So, jetzt habe ich zweimal 150. Das gieße ich zu meiner Gelatine. Und jetzt nehme ich einen Schneebesen und rühre das schön um, damit sich die Gelatine in dieser Brühe schön auflöst. Und wenn ich dann das gemacht habe, lasse ich es ein bisschen abkühlen, damit das Ganze nicht zu heiß ist. Da sollte man dann wirklich aufpassen, dass man das alles schön verrührt, damit man nämlich dann keine Klümpchenbildung hat. Kann passieren. Ja, man ist keine große Tragödie, wenn das passiert, aber ehrlich gesagt, schöner ist es, wenn man das ohne Klümpchenbildung hat. Alternativ zur Blattgelatine könntet ihr natürlich auch Pulvergelatine verwenden. Verwende ich selber nicht so gern, da ich eigentlich keine wirklich guten Erfahrungen bis jetzt damit gemacht habe. Ja, und jetzt wollte ich fast sagen, wer es vegetarisch will, nimmt Agar-Agar. Ja, haben wir noch ein Problem. Rinderbrühe ist ja dann nicht mehr so wirklich vegetarisch und ja, die Wurst und ist ja auch nicht gerade das Vegetarische schlechthin. Aber natürlich könntet ihr auch anstelle von Gelatine auf Agar-Agar setzen. So. Jetzt sollte man dann gleich fertig sein mit dem Durchrühren. Ja, schaut gut aus. Gut, das hätten wir auch erledigt. Jetzt fange ich dann mal an, das Ganze zu schichten. Der Kai hat in seinem Rezept erwähnt, als unterste Schicht sollte man etwas Mayonnaise verwenden. Ja, bevor ich das anfange, erkläre ich euch, wo ich das Ganze schichte. Und zwar habe ich mich entschieden, so einen Formring zu verwenden, den man vielleicht von Desserts her kennt. Natürlich sagt ihr, okay, das rennt ja unten aus. Ja, ist richtig. Und darum habe ich das Formringel auf einen Teller gestellt und das Ganze dann mit Klarsichtfolie ausgekleidet. Und das soll es meiner Theorie nach nicht auslaufen. So, jetzt gebe ich unten mal eine Schicht Mayonnaise rein. Hier hätte ich schon mal reingesprüht. Also reingesprüht, von der Tube aus reingegeben. Dann hole ich mir noch schnell einen kleinen Löffel. Und schau, dass das eher so eine glattere Fläche wird. So, okay. Dann kommt mal Karotte hinein. Lege ich eine Schicht Karotten drauf. Da drauf kommen dann Gurken. Schön belegen. das Gegürk. So, dann. Und darauf dann verteile ich noch ein bisschen von der Wurst. Also ein bisschen von der Wurst, also schon einiges. Ich sehe, die Mengen sind doch groß. Der Ring ist nicht so das Riesige. Da hätte ich durchaus ein bisschen weniger nehmen können. Aber egal. So, und darauf setze ich dann, zog ich ein bisschen an, noch etwas vom Ei. Und da rundherum platziere ich noch ein paar kleinere Gurkenstücke. So. Gurkenstücke übers Ei. Und dann drauf vielleicht noch ein wenig zwei Scheiben der Karotte. Und somit wäre das Ganze jetzt einmal von dem her vorbereitet. Jetzt muss ich im Endeffekt nur noch das Aspik drüber gießen. Das werde ich auch gleich machen. Und das lasse ich jetzt mal schön langsam rüberfließen. Ja, das hält sehr schön dicht. Das ist gut. So. Okay. Jetzt ist das Ganze bis oben voll. Bisschen was geht noch. So. Jetzt haben wir das Ganze schön vollgefüllt. Und jetzt muss es im Endeffekt nur noch in den Kühlschrank und etwas aushärten. Und dann hätten wir eigentlich schon mal das Ganze fertig. Das werde ich jetzt noch in den Kühlschrank reinstellen und ein paar Stunden drinnen lassen. Der Kai schreibt im Rezept, dass eine Stunde reicht. Besser hat aber auch gemeint, das Ganze über Nacht. Also sprich ein paar Stunden drinnen haben. Das sieht ihr dann eh. Einfach immer wieder kontrollieren. Ich werde es mal ein bisschen schütteln, damit sich das auch gut verteilt. Ja. Dann noch ein paar Stunden und dann holen wir das Ganze raus, nehmen uns ein bisschen Brot, schmieren ein bisschen Butter drauf und platzieren den Aspik dazwischen und dann kann man das Sandwich auch schon essen. Dazu werde ich mich dann aber später nochmal kurz melden. Für euch ist dann natürlich gleich, weil lasse ich das Gerät natürlich nicht den ganzen Tag mitlaufen, das wäre für euch vermutlich nicht so interessant. Also dann, bis gleich. So, willkommen zurück. Es ist doch schon einiges an Zeit vergangen, so einige Stunden. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir mal in den Kühlschrank rein und holen einmal das Ganze raus. Ja, es schaut schon wirklich gut aus, ist schön fest geworden. Und jetzt kommt natürlich der schwierigste Teil. Jetzt muss ich das Ganze da irgendwie rausbekommen. So, ich lege euch mal zur Seite. Okay. Dann stellen wir das mal verkehrt hin und ziehen da mal ein bisschen dran. Naja, löst sich schon. Jetzt haben sie raus. Hopp, und schon liegt es da. Sehr schön. Dadurch, dass ich die Folie verwendet habe, ist es doch relativ einfach runtergegangen. Ja, muss sagen, ist schön fest geworden und sieht auch gut aus. Muss ich gestehen, ich habe ein zweites gemacht, weil ich genügend Zutaten noch übrig hatte. Und das habe ich bereits verkostet und muss sagen, dass das wirklich gut schmeckt. So schön wie das jetzige habe ich es nicht gemacht, aber es ging einfach nur darum, damit ich sehe, wie es schmeckt. Somit sage ich, lieber Kai, vielen Dank für dein tolles Podcast-Sandwich. Die Idee hat mir gut gefallen und geschmeckt hat es auch wunderbar. Ich denke, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich dieses Sandwich nochmal machen werde, weil ich muss sagen, die Kombination ist echt gut und ich muss ehrlich gesagt, ich war selbst erstaunt, dass es so toll funktioniert hat, weil irgendwie, wenn ich was mit Gelatin mache, muss gestehen, ich bin da immer, ja, wie soll ich sagen, ein wenig skeptisch. Ich habe immer Angst, dass das Ganze nicht stockt. Aber wenn man das wirklich gut durchrührt, die ganze Masse, damit sich die Gelatin schön verteilt, funktioniert es eigentlich eh. Aber eine gewisse Skepsis bleibt doch. So, bevor wir dann wirklich zum Ende der heutigen Folge kommen, möchte ich zunächst noch einen kleinen Ausblick in die Zukunft des Podcasts wagen. Es warten viele spannende Nachgefragt-Themen auf euch. Bei einigen davon habe ich von den Interviewpartnern schon fixe Zusagen. Welche Themen möchte ich jetzt aber noch nicht verraten. Es wird einige Kräuterfolgen geben, die Zwerge ist schon fleißig am Überlegen und am Ziehen von frischen Kräutern, über die wir dann in den Folgen reden können. Und es wird natürlich auch die ganz klassischen Folgen geben, wo ich einfach über österreichische Gerichte erzähle und natürlich auch die Rezepte vorstellen werde. Wenn euch das heutige Konzept einer Folge gefallen hat, dann lasst mich das bitte wissen. Bei genügend positivem Feedback könnte ich mir durchaus vorstellen, dass ich ab und an, nicht regelmäßig, aber ab und an so mal zwischendurch, solch eine Folge nochmal machen könnte. Dann natürlich mit klassisch österreichischen Gerichten. Und da könnten wir zum Beispiel auch bereits Gerichte hernehmen, die wir schon in der Theorie beim Galbissen Podcast behandelt haben. Ja, und eins gibt's dann noch, das wird aber ein etwas größeres Projekt für mich werden. Und zwar möchte ich euch eine Gabelbissen-App schreiben. Eins vorweg kann ich schon mal mit ziemlicher Sicherheit sagen. Beim Start wird es die App zunächst nur für iOS geben, sprich für iPhone, iPod Touch und iPad. Das hängt damit zusammen, dass ich persönlich diese Geräte verwende, auch dementsprechende Hardware habe und ja, zunächst einmal für die entwickeln werde. Aber natürlich möchte ich auch die ganzen Android-Nutzer nicht links liegen lassen. Ich werde dann, wenn möglich, versuchen, das auch auf dieses System zu portieren. Aber wie gesagt, das ist alles mal Zukunftsmusik. Ich stecke momentan in einer ziemlichen Grobkonzeptionierung drinnen. Ich schreibe Ideen nieder, die ich so hätte, etc. Ich überlege schon ein bisschen beim Design. Hat alles noch nicht wirklich, immer so schön bei uns sagt, Hand und Fierce. Ja, mal eins vielleicht noch dazu. Es wird keine reine Abspiel-App sein, sprich, die wird ein bisschen mehr können als nur den Podcast abspielen. Was genau, möchte ich aber noch nicht verraten, welche Ideen ich da für euch hätte. Ja, und eins dann noch. Und zwar habe ich mir gedacht, mache ich doch zum zweijährigen Jubiläum des Podcasts ein kleines Gewinnspiel. Zu gewinnen gibt's ein Kochbuch, natürlich zur österreichischen Küche. Darin findet ihr mehr oder weniger die wichtigsten Gerichte, die Österreich zu bieten hat. Es gibt ein paar so allgemeine Informationen. Ja, muss sagen, ist eigentlich recht ein nettes Kochbuch. Wenn ihr das Ganze gewinnen wollt, dann schreibt bitte einen Kommentar zur aktuellen Folge unter gabelbissen.at. Nur, ihr müsst auch schon was schreiben, und zwar, warum ihr das Kochbuch gewinnen wollt. Aber das Ganze ist aber noch an eine kleine weitere Bedingung geknüpft. Und zwar müsst ihr im Text die Wörter Extrawurst, Kaiserschmarrn und Germknödel verwenden. Also nochmal kurz zusammengefasst, ihr schreibt einen Kommentar unter gabelbissen.at, warum gerade ihr das Kochbuch gewinnen wollt und baut dabei die Wörter Extrawurst, Kaiserschmarrn und Germknödel ein. Der Einsendeschluss der Kommentare wäre der 16. Jänner 2015. Ja, ich verabschiede mich nun von euch in die Winterpause. Ihr könnt mich dann wieder regulär ab dem 16. Januar 2015 hören. Ich bedanke mich für eure Treue, sag vielen lieben Dank für die zahlreichen Unterstützungen via Flatter, Zusendung von netten Süßigkeiten, von anderen Sachen. Ich wünsche euch ein paar schöne Tage, rutscht mir gut ins neue Jahr rüber. Bis nächstes Jahr. Servus. Gabelbissen ist ein privater Podcast aus Österreich. Informationen zur aktuellen Sendung, Rezepte, kulinarische Beiträge und Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme findet ihr unter gabelbissen.at.